könnte es nicht mehrere Kirchen geben. Nein, es kann nicht mehrere Kirchen geben, denn es, wie es nur einen Gott gibt, einen Glauben und eine Taufe, so gibt und kann es auch nur eine wahre Kirche geben. Das lehnt sich an gewisse Texte vom heiligen Paulus an, in seinen Briefen. Ja, ein Gott, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja. Es im Wesentlichen geht alles darauf zurück, dass es nur einen Gott gibt, ja, der sich den Menschen offenbart. Und wieso soll er das 2 oder 3 Mal oder 20 Mal machen und noch dazu in ganz verschiedenen Religionen, unter Anführungszeichen, ist ja nicht einzusehen. Wenn es einfach auch geht, muss man nicht kompliziert machen. Das ist beim lieben Gott als erstes so. Das ist ein wichtiges Prinzip der scholastischen Philosophie, die Wesenheiten, Entia, dürfen nicht ohne Grund vervielfältigt werden. Wenn ich einem schlagenden Grund eine Sache erklären kann, wieso muss ich dann 3 und 4 und 25 Gründe angeben? Es genügt. Ein wesentlicher Grund, ja, zum Beispiel. Das ist für vielen anderen Dingen auch so. Sollte man immer im Kopf behalten. Es gibt also nur einen Gott und deswegen, so wie der liebe Gott eben die Dinge gemacht hat, gibt es eben auch nur einen Glauben und eine Taufe und damit auch nur eine wahre Kirche. Aber das gehört alles eben zu den Dingen, die wir schon gesagt haben, die zum Wesen der Kirche gehören, zur Definition der Kirche.